Hail the boys. You're now listening to A-Rod Music. Sag nicht, du bist King, wenn ich dich nicht im Ring seh. Ein Wort reicht und du kriegst Ohrfeigen, bis du dich hinlegst. Ich box nicht, nein, ich bring Bella über das Vaterland. Dein Kopf nickt zu dem Beat, weil die Optik wieder schiebt. Mein Geschäft kannst du Dreckskelb niemals raffen. Wenn ich rap, macht es leg, leg wie bei Shaka. Backpack, Pepper, ackern hart, während in 4-7 der Start. Alarmanlagen bezahlt, Babas fahren durch die Stadt. Selten bei Tageslicht, wenn Kanaks in Rage sind, helfen dir deine Arme nicht. Ich warne jeden der Kinder da draußen, ihm zuzuhören. Du denkst zu gestört, denn ich zeig dir die Welt wie Google Earth, dieser Worst Kid. Jeden Patronen fliegen, mess dich mit hässlichen Affen, die auf dem Boden liegen. Doch nicht mit uns, frag mich nicht, hier ist der Grund. Bin Belane B, guck, Deutschrap ist tot, lass uns Wahres bringen. Ach, Miki sagt, Bela, bring ein Part für sie. Und ich frage mich, was erwarten sie? Etwas, was trist ist, was grau oder nur ehrlich? Ehrlich, es wird gefährlich, wenn ich einmal fertig bin. Miki sagt, Bela, bring ein Part für sie. Und ich frage mich, was erwarten sie? Etwas, was trist ist, was grau oder nur ehrlich? Ehrlich, es wird gefährlich, wenn ich einmal fertig bin.